Erster, singe ein trauriges Lied für die Anführer von Israel. Zweiter, deine Mutter war wie eine Löwin. Sie lebte bei anderen Löwen. Sie zog ihre Kinder groß. Dritter, ein Kind wurde ein starker Löwe. Er lernte jagen. Er fraß Menschen. Vierter, andere Völker hörten von ihm. Sie fingen ihn in einem Loch. Sie brachten ihn nach Ägypten. Fünfter, die Mutter verlor die Hoffnung. Sie nahm ein anderes Kind. Er wurde auch ein starker Löwe. Sechster, er lebte bei den Löwen. Er lernte jagen. Er fraß Menschen. Siebter, er machte Städte kaputt. Das Land wurde leer. Er brüllte sehr laut. Achter, Völker kamen von überall her. Sie warfen ein Netz über ihn. Er wurde gefangen. Neunter, sie brachten ihn zum König von Babel. Er kam in ein Gefängnis. Man hörte ihn nicht mehr. Zehnter, deine Mutter war wie eine Pflanze am Wasser. Sie hatte viele Früchte und Äste. Elfter, ein Ast wurde sehr stark. Er war wie ein Stock für einen König. Er wuchs sehr hoch. Zwölfter, jemand riss die Pflanze aus. Der Wind machte sie trocken. Das Feuer verbrannte sie. Dreizehnter, jetzt steht die Pflanze in der Wüste. Dort ist es sehr trocken. Es gibt kein Wasser. Vierzehnter, ein Feuer verbrannte die ganze Pflanze. Jetzt gibt es keinen starken Ast mehr. Das ist ein trauriges Lied.